Kapitel 4 Adjektive Steigerung und Vergleich Übung 1 Schnell, schneller, am schnellsten. Ergänzen Sie mündlich oder schriftlich. Beispiel A Kalt Kalt, kälter, am kältesten. A Kalt Kalt, kälter, am kältesten. B. Schön. Schön, schöner, am schönsten. C. Gern. Gern, lieber, am liebsten. D. Gut. Gut, besser, am besten. E. Sauber. Sauber, sauberer, am saubersten. F. Groß. Groß, größer, am größten. G. Praktisch. Praktisch, praktischer, am praktischsten. H. Voll. Voll, voller, am vollsten. I. Nett. Nett, netter, am nettesten. J. Viel. Viel, mehr, am meisten.